gerade eben noch, war alles in Ordnung, es ging uns gut, es war okay. Warum du mich verletzt hast auf diese Weise, warum sagst du mir Ade? Es ist gut, ich weiß, es wird so sein, bin verlassen und verbraucht. Gehe geradewegs in die Höllen der Angst, ich hoffe, du fühlst das auch. Wir sind verschieden, doch sogleich im Geiste, es verschiebt sich schnell der Frust. Aus lebendiger Seele wird totes Fleisch, doch vergangen ist die Lust. Gesegnet, wer die Angst nicht kennt, die Angst, die mich erfüllt. Bleib bei mir, habe ich dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Bleib bei mir, habe ich dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Langsam geht's mir besser im Jammertal, ich finde wieder Mut. Ich marschiere den Weg, der vor mir liegt, bald geht's mir wieder gut. Es ist Einsamkeit, die mich zerfrisst, ich fühle mich allein. Ich hasse es, wenn du nicht bei mir bist, das alles macht mich furchtbar klein. Doch warum, frag ich mich immer wieder, weine ich dem hinterher? Jeder Mensch macht das Gleiche irgendwann durch, nur warum nehme ich so schwer? Ich trotze allem, was mich irritiert, ich lasse es geschehen. Am Ende bin ich ganz klar Gewinner, ich sag dir, du wirst es sehen. Bleib bei mir, habe ich dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Bleib bei mir, habe ich dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Wenn du jemals an dich selber gedacht, weißt du, dass du gewinnst. Bleib bei mir, hatte ich dir gesagt, bleib bei mir, doch du gingst. Wenn du jemals an dich selber gedacht, weiß ich, dass du gewinnst.